Erster, ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, die auf beiden Seiten beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen war. Zweiter, ein mächtiger Engel fragte mit lauter Stimme, wer würdig genug sei, um die Siegel zu brechen und das Buch zu öffnen. Dritter, es fand sich jedoch niemand im Himmel oder auf der Erde, der das Buch öffnen oder auch nur hineinsehen konnte. Vierter, deshalb weinte ich sehr, weil keine Person für würdig befunden wurde, die Buchrolle zu öffnen oder ihren Inhalt zu lesen. Fünfter, einer der Ältesten sagte aber zu mir, dass ich nicht weinen solle, da der Löwe aus dem Stamm Juda die Macht habe, die 7 Siegel zu öffnen. Sechster, dann sah ich ein Lamm in der Mitte des Throns stehen, das wie geschlachtet aussah und die 7 Geister Gottes besaß, die über die ganze Erde gesandt sind. Siebter, das Lamm trat vor und nahm die Buchrolle aus der rechten Hand Gottes, der auf dem Thron saß. Achter, als es das Buch empfing, fielen die 4 Wesen und die Ältesten vor ihm nieder, wobei sie Harfen und goldene Schalen mit den Gebeten der Gläubigen hielten. Neunter, sie sangen ein neues Lied und lobten das Lamm, weil es durch sein Blut Menschen aus allen Völkern und Sprachen für Gott freigekauft hatte. Zehnter, er machte diese Menschen zu einem Volk von Priestern für unseren Gott, damit sie in Zukunft über die Erde herrschen können. Elfter, danach sah und hörte ich unzählige Engel, die den Thron umringten und deren Zahl so gewaltig war, dass man sie nicht zählen konnte. Zwölfter, sie riefen laut, dass das geschlachtete Lamm es verdiene, alle Macht, Weisheit, Ehre und Herrlichkeit für immer zu erhalten. Dreizehnter, schließlich hörte ich, wie alle Geschöpfe im gesamten Universum Gott auf dem Thron und dem Lamm ewige Ehre und Macht zusprachen. Vierzehnter, die 4 Wesen bestätigten dies mit einem Amen, während die Ältesten niederfielen, um Gott und das Lamm anzubeten.